nicht täuschen, das deutsche Volk ist wäre schlecht. Ohne Gewissheit zeigt ihr wohl, doch meine Tugend als Drache. Mit beiden Fäusten werde ich kämpfen gegen eure Lügenworte. Ich bin nicht frei geboren, nur die Gedanken waren frei. Frei von euren Lügen und Betrügerei. Ihr werdet mich brechen, denn euer Hass, der gibt mir Kraft, das deutsche Volk zu retten. Der Zorn, er ist in mir wach. Stand.